alle Pelzträger und Trägerin, Schluss mit dem Morden. Der Modewillen für die Mode zu töten ist kein Mord, das seh ich anders. Darauf geb ich mein Wort. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Aufgrund eurer ignoranten Lebensart leiden und sterben Tiere unglaublich hart. Fuchs, Kaninchen oder Nerz leiden wegen euch an tödlichem Schmerz. Ob auf Farmen oder in Zuchtanlagen, überall müssen sie furchtbare Qualen ertragen. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Das Fell zieht sie bei, lebendig bleibe ab. Das ist etwas, wofür selbst ich keine Worte hab. Sie verlieren für euch ihr ganzes Blut, aber niemals verschwindet ihr Lebensmut. In den tränenden Augen kann man ihn sehen, er wird ihn niemals verloren gehen. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Um ihr Leben in Angst und Schmerz immer langsamer pocht ihr kleines Herz, trotz all ihrem Willen und all ihrer Kraft hat es niemals auch nur ein einziges Tier geschafft. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Ihr spückt eure Körper mit gequälten Lebewesen, die Ignoranz ist in euren Augen abzulesen. Lernen Tiere sterben für die Mode, ihr züchtet verletzt und quält sie zu Tode. Für die Mode zu töten ist kein Mord, das seh ich anders, darauf gebe ich mein Wort. Ihr tragt ihre Körper, ihr tragt ihr Fell. Dazu sag ich nur eins: Rot in Hell. Rot in Hell. Rot in Hell. Rot in Hell. Rot in Hell. Rot in Hell. Go vegan, animal liberation, human liberation, direct action, Rudi A. Riot, der Anomale, für alle Tiere.